Phänomenales. Vorsicht und Rückkehr. Um einen Weg gänzlich begehen zu können, muss man einmal auch wieder an den eigentlichen Ausgangspunkt zurückkehren. Dabei können die eigentlichen Erfahrungen schließlich zu Erlebnissen von uns transformiert werden. Was uns bedingt, wird so endlich auch zur eigenen Geschichte.